Erster dankt dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe bleibt für immer. Zweiter dankt dem Gott über alle Götter. Seine Liebe bleibt für immer. Dritter dankt dem Herrn über alle Herren. Seine Liebe bleibt für immer. Vierter, er allein tut große Wunder. Seine Liebe bleibt für immer. Fünfter, er hat den Himmel klug gemacht. Seine Liebe bleibt für immer. Sechster, er hat die Erde auf das Wasser gelegt. Seine Liebe bleibt für immer. Siebter, er hat die großen Lichter gemacht. Seine Liebe bleibt für immer. Achter, die Sonne macht den Tag hell. Seine Liebe bleibt für immer. Neunter, der Mond und die Sterne leuchten nachts. Seine Liebe bleibt für immer. Zehnter, er strafte die Erstgeborenen in Ägypten. Seine Liebe bleibt für immer. Elfter, er führte Israel aus Ägypten heraus. Seine Liebe bleibt für immer. Zwölfter, er half mit seiner starken Hand. Seine Liebe bleibt für immer. Dreizehnter, er teilte das Schilfmeer in zwei Teile. Seine Liebe bleibt für immer. Vierzehnter, Israel ging mitten durch das Meer. Seine Liebe bleibt für immer. Fünfzehnter, er warf den Pharao und sein Herr ins Meer. Seine Liebe bleibt für immer. Sechzehnter, er führte sein Volk durch die Wüste. Seine Liebe bleibt für immer. Siebzehnter, er besiegte große Könige. Seine Liebe bleibt für immer. Achtzehnter, er tötete mächtige Könige. Seine Liebe bleibt für immer. Neunzehnter, er besiegte Sihon, den König der Amoriter. Seine Liebe bleibt für immer. Zwanzigster, er besiegte Og, den König von Basan. Seine Liebe bleibt für immer. 21. Er gab ihr Land seinem Volk. Seine Liebe bleibt für immer. 22. Israel bekam das Land als Geschenk. Seine Liebe bleibt für immer. 23. Er dachte an uns, als es uns schlecht ging. Seine Liebe bleibt für immer. 24. Er rettete uns von unseren Feinden. Seine Liebe bleibt für immer. 25. Er gibt allen Lebewesen ihr Essen. Seine Liebe bleibt für immer. 26. Dank dem Gott im Himmel. Seine Liebe bleibt für immer.